hat allein Wasser im Bier und trinkt um auf sein eigenes Wohl. Eine ganze Menge Alkohol. Papier belebt, Schäle auf und packt den Tipp vom nächsten Tisch. Das Aspekt an dem Karl liegt in der Warbox im Schwergewicht. Wo bist du sonst in der Gatterstube? Ganz allein Wasser, ein Bier und trinkt rum auf sein eigenes Wohl. Eine ganze Menge Alkohol. Verbier beleben, Schäle auf und pack den Chef vom nächsten Tisch. Das Aspekt an dem Gaul, ich bin der Warbox im Schwergewicht.